Hallihallo zusammen zu einer neuen Folge von Open Science Radio mit Matthias. Hallo. Und natürlich Konrad, also ich. Wir schreiben das Jahr 2015, den 28. Januar, und es ist jetzt kurz vor 9 Uhr abends. Und heute haben wir mal wieder jemanden eingeladen, und zwar den Aiden Budd. Hallo Aiden. Hallo Konrad. So, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen, wahrscheinlich habt ihr das nicht rausgehört. Der Aiden ist eigentlich Engländer, aber er spricht eigentlich ein sehr, sehr gutes Deutsch. Deshalb haben wir gesagt, wir machen die Aufnahmen in Deutsch. Falls das nicht klappen sollte, werden wir auf Englisch switchen. Aber Aiden ist eigentlich, lebt schon viele Jahre in Deutschland. Von daher denken wir, ist das nicht nötig. Vielleicht sollten wir einfach mal kurz erklären, warum der Aiden hier ist. Und es begab sich zu der Zeit, dass ich bei der ISMB in Berlin war. Die hatten wir schon mal erwähnt. Bei unserem Gespräch mit Hilmar Lapp haben wir das erwähnt, dass ich ihn dort getroffen habe. Und auf der gleichen Konferenz habe ich auch Aiden getroffen. Aber ich kenne Aiden eigentlich schon sehr viel länger. Wir haben nämlich beide zusammen am Emble in Heidelberg PhD gemacht. Er war schon ein paar Jahre vor mir da. Warst du eigentlich noch PhD-Student, als ich da war? Oder ich glaube. War das? Ich glaube, ne? Ich muss lernen, dass ich nicht gleichzeitig mit dir spreche. Entschuldigung. Ist kein Problem. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich war noch da als Doktorand. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Bist du weggegangen, ich bin weggegangen, und dann haben wir uns irgendwann wieder auf dieser ISMB getroffen, und lustigerweise hattest du gleich eine kleine Aktion am Start und hast mich gefragt, ob ich mitmachen kann. Ich glaube, wobei wir haben uns auch vorher noch auf Twitter immer wieder gesehen, wie auch immer. Aber du hast gefragt, okay, ob ich bei einer kleinen Aktion von dir mitmachen kann. Du wolltest mich ein kleines Unseminar machen, und dachte ich, natürlich, super, ich habe schon ein paar Unconferences was mitgemacht, das ist immer spaßig, und das war auch eine tolle Veranstaltung. Das war so letzte Veranstaltung von der Boss, glaube ich, von diesem Boss Satellite mitunter. Und da waren, wie viele Leute waren wir etwa? 20, 30? Ich war 20, genau. Ja, in dem Dreh. Und da hast du ein Unseminar gemacht. Und darum soll es heute eigentlich auch ein bisschen gehen. Du willst, oder du machst das, du verbreitest dieses Unseminar, Unconference, diese Undings, wie du es teilweise auch nennst, ein Unding, relativ stark, und da wollen wir heute mal mit dir drüber sprechen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an, was du eigentlich so machst und wo du herkommst. Erzähl doch mal was über dich. Okay. Ich bin dann Engländer. Ich habe in England bin ich aufgewachsen. Und habe da auch studiert, da Zoologie, und aber nach meinem Studium und ein Jahr, wo ich dann richtige Nasslabor Sachen gemacht habe, bin ich nach Heidelberg umgezogen, um meine Doktorarbeit mit Toby Gibson in EMBL anzufangen, in der Bioinformatik. Und das war vorher, ich war nicht so der Computertyp, und ich glaube, ich bin auch immer noch nicht der Computertyp, aber interessiere mich schon dafür, und habe dann 5 Jahre war ich dann bei Emble, und da habe ich Konrad kennengelernt. Nach diesen 5 Jahren bin ich zu Wiley VCH Verlag gegangen, 1,5 Jahre, und da war ich Commissioning Editor für Life Science Books. Aber nach 1,5 Jahren habe ich die Glück gehabt, dass mein vorheriger Chef Toby noch jemand gesucht hat, ihn mit ausbilden und kleine Rechercheprojekte und so Unterstützung von seiner Gruppe bioinformatikmäßig. Er suchte jemand, und ich habe mich dafür beworben, und dann habe ich da wieder angefangen. Aber es war nicht ohne, dass ich direkt nach meiner Doktorarbeit die Forschung verlassen habe. Ich war schon nach diesen 5 Jahren, habe ich, glaube ich, schon satt gehabt. Und als ich zurück nach Emble kam, habe ich auch weiter geforscht. Aber ich habe dann aber die Glück gehabt, dass meine Vorliebe fürs Ausbilden, fürs Unterrichten und dann auch andere so Outreach Communication Sachen von Toby unterstützt war, und ich habe dann halt immer wieder weiter mehr solche Sachen gemacht bis jetzt. Ich habe dann eine Stelle nicht mehr als Computational Biologist, ich bin dann Projektmanager for Bioinformatics und mache keine Forschung mehr, und Das ist jetzt nur die Organisierung von unterschiedlichen Objekten, die, glaube ich, fast immer mit Bioinformatik zu tun haben, aber gehen eher ums Ausbilden und dann auch diese Gemeinschaft, wie heißt das, wie würde man das sagen, Community Building Sachen. Wir machen einen Versuch bei uns im Institut, dass wir ein bisschen besser die Bioinformatiker, die so schon ein bisschen verstreut oder gestreut durch die Gebäude sind, zusammenzubringen und da mehr von einer Gemeinschaft zu bauen. Und da bin ich Projektmanager und ja, das ist dann so, was ich mache. Und es ist ja leider, dass ich komme jetzt bald am Ende meiner 9 Jahre bei Emble. Oh, ja. Das muss man vielleicht mal erklären. Ne? Emble hat ja diese Regelung, dass man maximal 9 Jahre da bleiben kann. Und da sind schon viele Leute dann sozusagen nicht gegen eine Wand gelaufen, aber mussten dann halt weg. Das ist selbst, ich glaube, selbst die Leute hinter der Kasse müssen da irgendwann nach 9 Jahren weg. Ne? Ja. Genau. Und suche jetzt ein etwas, die wo ich dann hier irgendwo in der Region bleiben kann, weil ich bin großes Fan von Deutschland und wohne extrem, bin extrem glücklich hier. Aber etwas, das ermöglicht, dass ich weiterhin so diese Community Building, Meeting Facilitation, solche Sachen machen kann. Aber ja, ich bin gerade jetzt auf die Suche von sowas und mache eifrig CVs und Resumes und Bewerbungsbilder und solche Sachen. Ja. Genau. Man muss auch sagen, am Emble kann man relativ leicht ohne Lehre auskommen. Das ist ja eigentlich ein Forschungsinstitut und da sind solche Spezialisten wie du, die sich dann wirklich mehr auf die Lehre und auf Fortbildung und sowas konzentrieren, eher fast selten. Da hast du eigentlich Glück gehabt, dass Tobi das so macht und ich glaube, das schätzen auch sehr viele Leute sehr, dass es da Leute gibt, die das sehr aktiv vorantreiben und ja auch dieses Wissen, was im Emble an verschiedensten Ecken ist, dann auch nach draußen tragen können. Ich hoffe. Ja, und man muss natürlich auch sagen, das, was du angesprochen hast, dass sozusagen verschiedene Leute zusammensitzen, also nicht zusammensitzen, dass jeder hat so seinen Pet Bioinformatician, so seinen Haustier-Bioinformatiker und da kennt man manchmal die Leute gar nicht und das ist durch diese Seminare versucht, das auch zusammenzuführen, ne? Das war auch ein Punkt, ne? Genau, das war dann im Raum dieses Projekt bei Emble, das sich eher auf Emble konzentriert, war dann halt die Idee, dass wir vielleicht mal die versuchen, auch die andere Bioinformatiker in Heidelberg näher an uns zu bringen. Und da am Anfang habe ich halt dachte ich, ah ja, mach mal einfach mal die Seminare abends mit ein paar Bierchen, so wie man das halt macht, wenn man sowas versucht. Habe dann aber die Glück gehabt, dass ein Freund von mir in Heidelberg, der Matthew Betts, der ist auch Bioinformatiker, war vorher bei Emble und arbeitet jetzt im Uni da in Heidelberg als Bioinformatiker. Also seine Freundin, die Katja Linsen, sie hat bei Embo, die was ganz anderes als Emble ist, gearbeitet, trotz dass wir im Nebengebäude sind. Und sie war dafür zu verantwortlich, manche Sachen bei die große Konferenz, das Embo jedes Jahr macht, das Embo Meeting zu organisieren. Und sie hat sich dafür interessiert, dass sie da ein bisschen mehr alternative Conference-Session-Arten probieren könnte, also so Flash-Talks oder wie auch immer, irgendwas ein bisschen anders als eine große Tier da vorsteht und erzählt eine große Zimmer voller Leute das, was er denkt. Und das ist dann leider oft normalerweise er. und ja, sie hat sich dafür interessiert, dass sie halt unterschiedliche andere Alternativen ausprobieren könnte und hat mich dann gefragt, ob ich Interessen hätte, das bei der Bioinformatik zu machen. Das war dann halt Glücksfall, wie heißt das auf Englisch? Serendipity, Lucky Chance. Genau. Dass ich und sie haben gleichzeitig diese Interessen gehabt und dachte mir, ja, vielleicht probieren wir so etwas ein bisschen anderes, dieser Unkonferenz, Unseminar Konzept Downtown, also dann fürs ganze Heidelberg. Und ja, so haben wir halt angefangen. Und ja, das ist jetzt, wir haben die 16. Hub Montag gehabt, und aber dann auch zwischendrin andere Veranstaltungen. Das ist, glaube ich, jetzt 24 oder 25 Mal haben wir das gemacht. Und es macht mir einen Riesenspaß. Und das kommt, glaube ich, gut genug an. Mhm. Und dass wir immer wieder neue Leute reinbringen, die dann entweder einfach mal dabei sein wollen, aber dann auch, was ich dann extrem angenehm finde, auch wollen, dass sie dann uns helfen und mit uns die uns Seminare organisieren. Mhm. Okay, das heißt also, vielleicht muss man das sozusagen dem Außenstehenden nochmal erklären. Also Heidelberg hat ja relativ viel an biowissenschaftlichen Aktivitäten und dementsprechend auch viel Bioinformatik. Der Matthew ist ja beim BioQuant, ne? Oder, genau. Oder wo war das genau? Genau, der war ja vorher auch bei Rob Russell und ist dann zu BioQuant gegangen. Und dann gibt es auch noch, also es gibt natürlich die Uni, es gibt die Kfz und noch viele andere Sachen, wo Bioinformatiker entsprechend untergebracht sind. Und wie habt ihr das dann angegangen? Also wie habt ihr die dann angesprochen? Habt ihr dann ein Netzwerk gehabt und habt die dann angeschrieben? Oder wie ist das, wie habt ihr Leute zusammengeführt? Ja, also ich bin, ich und Katja und Matt sind ziemlich gut vernetzt, halt in Heidelberg und in allgemein, schätze ich. Und es gibt dann auch Unternehmungen, die dann Bioinformatik haben und, wie du schon erwähnt hast, andere Institute. Es gibt auch HITS, Heidelberg Institute for Theoretical Studies. Mhm. Und wir haben halt Leute gesucht in die Instituten, die wir schon kannten, und die gefragt, ob sie dann daran Interessen hätten. Und irgendwie haben wir Leute gefunden in ziemlich vielen unterschiedlichen Organisationen, die dann schon Interesse hätten. Und die könnten dann intern bewerben, also Werbung machen. Und am Anfang waren wir sehr, ein bisschen verkrampft, schätze ich, dass alles so laufen sollen, wie wir das wollten. Aber mit der Zeit haben wir gelernt, also Sachen, die ich sehr angenehm finde, die vielleicht doch auch offensichtlich sind, aber die ich wenigstens lernen musste. So wie zum Beispiel, wenn Leute abends ihr Feierabend abgeben, dass sie dann über Bioinformatik sprechen, dann sind sie da, um die Abend zu genießen, und die wollen auch, dass das Abend ein Erfolg ist. Also das heißt, wenn Sachen nicht so toll laufen oder eher nicht so laufen, wie man das vorgestellt hat, hilft jeder mit, dass sie dann doch mal einen guten Abend haben. Solche Sachen, das Vertrauen, die durch Open Communication, durch so respectful Umgang mit anderen und mit guter Expectation Management, kann man dabei ziemlich locker sein. Und ich verliere I'm losing my direction a little bit in this sentence. So, Conrad, why don't you assert yourself here and help me? Okay. Ich überlege gerade, vielleicht sollten wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht sollten wir einmal sagen, was ist denn das Format? Wie macht ihr das genau? Also ich glaube, ihr macht das ja immer abends, wie du jetzt selber gerade gesagt hast. Also ihr macht ein relativ kurzes Format, so ich glaube anderthalb Stunden oder zweieinhalb Stunden, oder wie macht ihr das? Genau. Wir machen dann zweieinhalb Stunden. Wir wählen immer ein Thema aus. Zum Beispiel, was haben wir in letzter Zeit gehabt? Wir haben im Dezember, der vorletzte Seminar war über User Experience Design, UX. Wir haben da jemanden eingeladen, um bei uns in Emble einen Workshop zu geben über UX. Und dann dachte man, das ist dann schon eine angenehme, gute Gelegenheit, dieses Konzept auch an die ganze Heidelberg-Bioinformatiker. Aber nicht nur Bioinformatiker, wir haben auch dabei Leute, die sich für Science Communication in allgemein interessieren. Wir haben ein paar Journalists, also Katja, die Frau von Embo, sie ist Marketing-orientierter. Ich glaube, sie ist Head of Marketing von irgendwas in Darmstadt heutzutage. Und auch Redakteuren und wenn wir die die Interesse von den Leuten, die da hinkommen, beschreiben würden, wäre das dann Bioinformatik, aber auch Science Communication und auch dieser Versuch, unterschiedliche Meeting-Formate auszuprobieren. Das ist dann ein bisschen so Sandbox-mäßig. Da darf man fast alles ausprobieren. Und dann lernen wir alle, wie diese unterschiedlichen Sachen funktionieren. Und wenn die nicht so funktionieren, wie wir wollen, dann haben wir auch dabei was gelernt. Vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, wie das abläuft. Also vielleicht ich versuche dieses Mal deine Frage zu antworten. man kommt rein. Wir kommen in den Zimmer rein, wir richten das. Die ganzen Tische und Stühle sind so für ein normales Seminar ausgesetzt. Und dann machen wir, ich weiß nicht, kleine Gruppen von Tischen oder einen Kreis oder irgendwas. Das passt zum Thema und Format des Abends. Und dann fangen wir an. Und fangen wir immer mit einer Icebreaker an. Also dies ein Ziel von das, was wir machen, ist, dass die Leute in uns in Heidelberg, die sich für die Sachen interessieren, sich besser kennenlernen. Also da machen wir, ich weiß nicht, Speed Dating haben wir gemacht bei einer, wo der Thema Visualization in Biology war, haben wir Pictionary gemacht, aber dann hat man versucht, die Forschungsprojekte mit Bilder und ohne Wörter zu erklären und ja, viele andere solche Sachen haben wir gemacht, um die sozusagen so kleine Spiele sozusagen, ne? Ja, so, genau, zum Warmwerden. Genau, so ist das. Okay. Und dann legt's los mit die Aktivitäten. Also manchmal, so wie diese Woche, wo wir diese Open Space Technology Format versucht haben, ist es extrem freeform. Also da schlägt halt ein paar Leute Themen vor, die dann zu unseren Interessen stehen und dann ja, also es ist eine viel Betonung auf kleine Gruppenaktivitäten. Wir versuchen so viel wie möglich zu vermeiden, dass jemand vorsteht und Sachen erklärt. Und auch, wir versuchen eher auch zu vermeiden, dass in der ganze Gruppe dann diskutiert wird. Unsere Vorliebe ist, dass man das in kleine Gruppen macht, wo es einfacher ist, dass jemand, der da ist, dazu beitragen kann. Und auch dafür Leute, die bisschen schüchtern sind, dann, wenn sie dann was sagen, sagen sie das nur für drei andere oder zwei andere Leute. Und wir finden das eine angenehme Art, viele unterschiedliche Personalitätentypen bequem und gemütlich zusammenzubringen. Aber und wie brecht ihr das dann zeitlich runter? Also du sagst sozusagen, man hat jetzt viele kleine Gruppen. Macht man am Anfang, sagt einer, okay, ich möchte über das sprechen und der andere sagt, ich möchte über das sprechen, dann bilden sich Gruppen und das ist den ganzen Abend so oder brecht ihr es dann nochmal auf oder ist das unterschiedlich oder wie macht ihr das? Es ist schon fast immer unterschiedlich. Wir haben wann war das? Ich weiß nicht, vielleicht November letztes Jahr hab mal eins gehabt über Agile Scrum. Und da haben wir die ganze Lego von einer von unserer Kindergartengruppe uns in die Hände gebracht nach stundenlanger Wäscherei und Desinfizieren von des Legos haben wir das zur Hub gebracht und ich habe irgendwo im Internet gefunden eine Beispiel von einem Spiel, die man spielen kann mit Lego, die dann als so Mini-Agile, Mini-Scrum-Projekt laufen kann. Also das war da, und das kam sehr gut an. Das war also ich glaube, wenn man eine Menge von Leuten mit sehr vielen Lego in Verbindung bringt, dann haben die meisten Leute Spaß. Sehr cool. Also das war dann, wir haben halt dann Aktivitäten ausgedacht und ja, das ist nicht so diese, es ist, manchmal machen wir das ziemlich freeform, dass es dann Leute Themen vorschlagen kann und dann die Gruppe bilden sich und dann die machen dann halt die Diskussion, die sie wollen. Aber die meiste Zeit stellen wir uns vor Aktivitäten, dass wir dann zusammen machen kann. Manchmal, wenn möglich, mit einem Ziel. Also wir haben auch, es gibt ein Format, der World Cafe heißt. ich euch erklären könnte, wenn ihr wollt. Aber das, haben wir benutzt, um zusammen eine Artikel zu schreiben. Also wir haben dann unterschiedliche Gruppen gebildet über die Themen, was sind die größten Herausforderungen für die Bioinformatik in der Zukunft. Und dann viele kleine Diskussionen, wo Leute dann Notizen gemacht haben zu diesem Thema. Und dann am Ende des Abends haben wir die weggenommen, die Notizen, und dann zusammen nachher über das Wiki haben wir halt diese Artikel geschrieben. Und also dann hat die Idee da, wenn möglich, eine sehr konkrete Ziel zu finden, das wir dann zur Kollaboration bringen kann, weil dann die Kollaboration nach die Unseminar bringt die Leute auch weiterhin zusammen. Ne? Also man ja, bitte. Also man nutzt dieses Unseminar sozusagen als Kristallisationskeim, als Startpunkt für etwas und macht das danach noch weiter. Ne? Also was ist jetzt nicht so auf diese Zeit sozusagen beschränkt, sondern es geht dann noch weiter. Ne? Genau, also ein Weg, wo man Community definieren kann, ist, das ist eine Gruppe von Leuten, die teilen dann Interessen, Ziele, Werte und auch bringen noch dazu, das Ehrgeiz, miteinander zu arbeiten, zu kollaborieren. Mhm. Und das versuchen wir dann halt zu machen. Wir bringen die Leute zusammen, die dann haben dieses Interesse um wissenschaftliche Kommunikation, Bioinformatik, die haben diese gemeinsamen Interessen. Das versuchen wir so offen wie möglich, und da, glaube ich, sind wir schon ziemlich offen, also open, im Sinn von Open Science. Die Werte sind auch, das ist auch eine angenehme Möglichkeit, sort of leading by example. Also wir sind sehr offen, extrem offen, glaube ich. Und wir können das dann als Beispiel benutzen für andere Leute, die dann nicht gewöhnt sind, so zu arbeiten, dass sie dann sehen kann, wie toll es ist, wenn offen, respektvoll umgegangen ist. Aber sie sagt nicht, dass Leute kommen, die keinen Respekt und nicht offen sind, aber das ist dann für uns extrem wichtige Werte, und ich glaube, es ist schön für manche Leute zu sehen, ein Beispiel von, wie man doch wichtige Sachen machen kann, auch wenn man so sich benimmt. Ich habe noch eine Frage, denn du hast, also sagen wir so, das Ding heißt ja auch HUB, also Heidelberg Unseminars in Bioinformatics, genau. Aber ihr seid ja noch eigentlich offener, ne? Also eigentlich seid ihr nicht nur auf Bioinformatics beschränkt, eigentlich macht ihr das ja auch für andere Sachen, also dass andere Leute mit dazukommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne? Dass auch sagen jetzt eine Marketingfrau von Embo kommt, also der Name ist relativ spezifisch, aber ihr habt das relativ offen gestaltet, oder? Genau, und das ist dann, glaube ich, schon fast Problem ist a bit much, aber ja, dass dann Leute denken, Leute, ich bin nicht aus Heidelberg, ich darf nicht mitmachen, oder ich bin kein Bioinformatiker und ich darf nicht mitmachen. Also die Themen, also das mit UX, User Experience Design, da haben wir also jemanden, den wir kennen, der Typograf ist, also der gestaltet dann Fonts. Und dann war auch Bibliothekar da. Sie haben sich auch dafür interessiert, und wir sind dafür extrem offen. Also es ist ein bisschen wie, was ist das? Bei Open Space Technology gibt es diese Regeln oder diese Prinzipien. Die Leute, die da sind, sind die richtigen Leute, die da sein sollen. Ne? Mhm. Also wenn jemand zu Themen interessiert, sind sie willkommen, wenn sie dann respektvoll und offen sind. Man sieht ja auch ganz schön, ihr dokumentiert ja auch alle zurückliegenden Veranstaltungen im Wiki. Finde ich übrigens beachtlich, dass das auch in dem Umfang teilweise gemacht wird. Und an den Themen, die sich da abbilden, sieht man ja auch schon, dass ihr in ganz verschiedene Richtungen geht, ne? Also sowohl mal technologieorientiert, dann mal eher so auf der sozialen Schiene orientiert, mal ein Barbecue zwischendurch. Also da sieht man auch schon, dass es tatsächlich eine ganze Reihe von Themen gibt. Und der Breite des Themen ist eher da, weil die Bioinformatik ein extrem großes Feld oder Bereich ist. Und das, was uns dann verbindet, ist dann eher, dass wir mit Technologie, mit Informatik arbeiten. Aber und wenn wir versuchen, dann die Veranstaltung auf bestimmte Themen, ich weiß nicht, Evolution zu begrenzen oder als Thema zu haben, da wäre dann vielleicht nur 5% von den Leuten, die dann in Heidelberg Bioinformatik machen, diese Interesse haben. Und deshalb versuchen wir immer auf diese eher breitere Themen zu legen. Und die sind dann, glaube ich, auch für jemanden, die sich einfach mal für die Informatik interessiert oder mit der Informatik arbeitet, oft interessant. Ja. Ergeben sich eigentlich die spezifischen Themen im Laufe des Abends aus dem Verlauf des Abends, also wie, was sozusagen für Leute tatsächlich da sind und was für Dinge besprochen werden, vielleicht gibt es auch Flash-Talks oder sowas, oder habt ihr wirklich ein Thema voran und versucht dahingehend, das den Abend auch zu gestalten? Wir sind immer offen für Flash-Talks, aber also am Anfang habe ich sehr viel Mühe gegeben, dass ich Leute gefunden habe, die dann Flash-Talks machen wollten. Aber ziemlich schnell dachte ich, hajo, wenn die Leute das nicht so extrem wollen, warum sollen wir das dann so pushen? Mhm. Es soll eher sein, dass Leute das machen, das, was sie unbedingt machen wollen, nicht die Sachen, die man dann so die irgendwie nicht zwingen, aber hoffentlich bin ich verständlich. Ich glaube, wir versuchen sehr viel Raum zu geben für Leute, sich einfach mal sich zu chatten, zu kennenlernen. Also diese Warm-up-Phase, wir gehen dann immer zum Pub nachher und ich glaube, da können die... Also hoffentlich durch die einfache Verbindungen, die kennenlernen, das dann bei uns passiert ist. Und dann finden Leute, andere Leute, die dann ähnliche Interessen haben. Und dann können außerhalb die Treffung genau die Gespräche haben, das, was die wollen. Bitte. Konrad. Nee, ich habe dich ja mal live erlebt dabei. Das fand ich gerade, also eben bei der ISMB, wo du das An-Seminar gemacht hast. Ich war immer wieder erstaunt, wie aktiv du dich extra zurückgenommen hast, ja, wo du den Leuten wirklich ganz klar Freiräume gegeben hast, wo man so gemerkt hat, ah, jetzt habe ich hier eine Meinung dazu, aber du hast dich zurückgenommen und wolltest die Leute damit nicht einschränken. Also das ist vielleicht auch, was man lernen muss. Also mir würde das immer sehr, sehr schwer fallen. Ich bin da jemand, der dann wahrscheinlich sehr stark sich aufdrängt und irgendwie eine Meinung sagt. Und das ist in dem Zusammenhang, denke ich, falsch. Man muss sich da wirklich, glaube ich, rausnehmen. Das musste ich auch lernen. Also ich höre meine Stimme auch sehr gern. Ich mag schon sehr gern, wenn viele Leute mich Aufmerksamkeit geben. Also ich bin Ausbilder, Unterrichter. Ein Grund, warum ich das liebe, ist, dann habe ich eine Zimmer voller von Leuten, die mich zuhören. Ne? Also ich habe auch bemerkt, dass es so ist. Und es ist auch in Ordnung. Das zu lernen, dass man einfach mal die Leute, die da sind, vertrauen kann, soll, um das so zu gestalten, wie die wollen, musste ich lernen und musste, glaube ich, wir alle lernen. Aber dadurch kommt ganz schöne Sachen raus, weil dann kommt daraus genau das, was die wollten, die da zugekommen sind. Also das ist, ich glaube, es wäre viele Managers könnten davon was lernen, wenn sie bei sowas mitmachten und auch sowas organisieren, wo sie dann auch sehen können, ich finde es immer extrem schön, wenn wenn eher Junior-Wissenschaftler, PhD-Students, Master-Students kommen nachher und dann sagen, ah ja, es wäre schön, wenn sie so ein Thema haben könnten für eine Veranstaltung. Und dann können wir sagen, du kannst das machen. Wir können das, also du könntest, ja, mach doch, wir helfen. Wir helfen genauso viel, wie sie wollen. Wir können fast alles machen, weil wir sind schon geübt. Oder wir können kaum was machen und dann könntest du alles machen. Du kannst das auswählen und wir werden helfen und das sichern, dass es nicht, dass es funktioniert. Und wenn man dann halt diese Verantwortung besonders an Leute, die oft nicht so viel Verantwortung haben, geben, sind wir immer wieder erstaunt, wie toll die Sachen machen. Also ich glaube, das ist so für Personal und so Career-Entwicklung ist das eine ganz tolle Möglichkeit. Ich glaube, dass dieses Open Space Technology Format oder die Methodik von Harrison Owen ist auch, glaube ich, als Führungskräfte oder als so ein Leadership-Programm mal entwickelt worden, weil der tatsächlich davon ausgegangen ist, dass diese freie Entwicklung ohne Grenzen sozusagen auf dieser Führungsebene oder auf der Führungsebene den größten Effekt nach unten dann haben kann. Und erstaunlicherweise habe ich das Gefühl, ist in Deutschland das auf der Führungsebene total verpönt und hat sich tatsächlich zu so einem demokratischen Mittel entwickelt, was er von unten versucht, das Ganze zu gestalten. Ja, ich habe nur ein bisschen rumgelesen von dieser Open Space Technology Ding. Ich bin drauf gekommen, weil ich dachte, das klingt sehr einfach. Ja. Das war dann natürlich nicht so extrem einfach, wie ich dachte, zu führen, aber es ging. Aber ja, der ist, glaube ich, Management Consultant gewesen und das bildet dann halt dieser Rahmen, wo wenn man ein Management hat, die dann wirklich offen ist und nicht denkt immer, dass die immer die richtigen Lösungen haben und vertrauen auch ihr Leute, dass die dann auch gute Ideen haben könnten und dann können auch die Verantwortung an die geben, die zu gestalten und dann auch zu planen, wie die dann das Sachen machen wollen. Ich glaube, wenn Leute, ich bin mir fast sicher, dass jedes Mal das ausprobiert ist und dann gut geführt ist, bringt das eine sehr positive, angenehme Überraschungen zur Führungskraft, wie positiv Leute reagieren, wenn man die einfach mal vertraut und offen umgeht. Ja. Aber jetzt mal sozusagen so ganz, ganz radikal gesagt, würdest du sagen, Konferenzen sollte man allgemein damit weglassen oder ist das eine Möglichkeit, bestimmte Probleme zu lösen? Wie würdest du das einordnen? Ich meine, wo siehst du die Vorteile, wo siehst du vielleicht auch die Nachteile und wem würdest du das oder diese Art von offenen Formaten empfehlen? Ich würde wahrscheinlich auf dem Zaun sitzen, sagt man das auf Deutsch, als Ziffernfeld. also als jemand, die dann auch unterrichtet, weiß ich, und auch wenn man das Theorie von Lernen studiert oder sich dafür interessiert, weiß man das, also glaubt man, dass es gibt unterschiedliche Leute, die unterschiedlich lernen und unterschiedliche Informationen annehmen. Ich bin einer, die dann von einer Vorlesung kaum ein Stück Information wegnimmt. Also ich kann mich dann immer noch, das bei der Uni, stundenlang Vorlesungen und ich komme raus und dann habe ich im Kopf die Namen von zwei Genen. Ich habe dann aber auch schon vergessen, was die machen und nach 2 Stunden habe ich auch vergessen die Namen. Also das bei mir funktioniert, also Vorlesung als Vermittlungs Ding nicht. Ich habe auch mal wieder sehr viel Glück bei meinem Chef gehabt. Das ist das erste Mal, dass ich mit ihm nach einer Konferenz gegangen bin. Hat er gesagt, ja, persönlich finde ich dann die Vorlesung nicht so wichtig. Ich gehe einfach mal dahin, dass ich meine Freunde treffe. Und ich gehe wahrscheinlich in kaum eine Vorlesung. Und da habe ich dann halt befreit gefühlt, dass ich das auch machte. Und das war mir dann auch sehr schnell sehr klar, dass ich auch kaum Information, kaum benutzliche, das ist kaum von Nutzen von mir war, in die Vorlesungen zu gehen. Habe aber ganz tolle Zeiten gehabt, weil dann war halt zusammen sehr viele Leute, die dann ähnliche Interessen gehabt haben und ja, ist der angenehm. Ich glaube, das ist ja auch der. Ich wollte, also das ist dann für mich, wenn ich die Unseminar vorstelle, jedes Mal, zeige ich oft, dass es der Versuch, das wir machen, ist, dass in Heidelberg und bestimmt in anderen Städten, gibt viele Möglichkeiten, dass man berühmte oder vielleicht mal nicht so berühmte Wissenschaftler beim Vorlesen hört. Also das gibt sehr, sehr viele bei uns. Und das ist dann beim Konferenz die Vorlesung. Ne, das hat man. Mhm. Aber die Coffee Breaks, ne, also die Möglichkeiten zwischen die Vorlesungen, sich besser kennenzulernen, besser zu vernetzen und dann auch andere Leute zu finden, die wirklich ähnliche Interessen haben und auch noch dadurch interessante, positive, tolle Kollaborationen zu finden. Die Möglichkeiten gibt's nicht so viel bei uns in Heidelberg. Und das mit dem UN-Seminar ist der Versuch, eine Veranstaltung zu haben, die eher auf die Coffee Breaks konzentriert, als auf die Vorlesungen. Hm. Also ich persönlich, von Vorlesungen kriege ich kaum was mit. Und für mich die perfekte Veranstaltung wäre immer so an Seminars, an Conferences. Ich finde es extrem schwierig, mich zu empathisieren. Weil es ist für mich so fremd, dass man in so eine Vorlesung geht und dann auch was lernt, kann ich das kaum vorstellen, dass andere Leute das gut und interessant und nutzvoll finden. Aber ich glaube schon. Es gibt halt andere Typen, die dann, glaube ich, anders lernen. Und für die ist dann halt die Möglichkeit, sehr viele Vorlesungen von vielen Leuten aus die ganze Welt zu hören, was das die dann viel bringt. Mich nicht. Ich glaube, es ist Geschmackssache. Aber wenn ich denke an die Vorlesungen, die ich schon vorher beschrieben habe, die könnte man meiner Meinung nach oft per Internet irgendeine andere Art von Vermittlung benutzen, wo man das nicht braucht, dass man im Flieger sitzt und so lang unterwegs ist und so viel Carbon benutzt und so viel Zeit verschwendet, um dahin zu kommen. Und ich glaube, wenn die Leute dann wirklich dahin kommen und denen zusammen, dann machen die dann doch was, wo die dann auch die Sachen, die man nur, wenn man zusammen in einem Raum ist, machen kann. Und das heißt, sich besser kennenzulernen, die Verbindungen verknüpfen, die dann, wenn man dann weggeht, bleiben, wo man dann ganz tolle Sachen zusammen erreicht. Also für mich ist dann ganz klar, ich bin dafür, dass man wenigstens viel mehr von solchen Veranstaltungen macht. Nee, das macht auch total Sinn. Du bist ja auch nicht alleine, denn ich glaube, gerade diese Kaffeepausen-Parallele, das ist, glaube ich, auch der Gründermythos von diesem Open Space, dass die auch gesagt haben, so eigentlich das Wichtige oder das Coole bei solchen Konferenzen sind die Kaffeepausen. Hm? Oder diese Watercooler-Sache, ne? Dass man genau. So, ich gehe mal nach oben in die Küche und da steht der Kollege und dann unterhält man sich über Sachen und kommt an Sachen ran, die man sonst irgendwie sozusagen formal gar nicht bekommen hätte. Und auch das, was du meintest mit diesen, ja, man könnte ja die Vorträge irgendwie einfach auf Video aufnehmen. Das ist ja nicht dieses bisschen das Konzept, was auch so Khan Academy und sowas versucht zu machen, ne? Dass man sagt, okay, hier sind die Videos, die könnt ihr euch anschauen, wenn ihr Lust habt, und dann kommt ihr zu uns und dann lernt, macht ihr eure Hausaufgaben und wir helfen euch dabei. Sozusagen dieser umgekehrte, wie sagt man, umgedrehte Classroom oder sowas, irgendwas in der Art. Diese Flipped Classroom, ja. Ja, Flipped Classroom, ganz genau. Und ja, stimmt, das könnte man bei solchen Vorlesungen oder vor solchen Konferenzen auch fast machen, dass man diese Vorträge vorher aufnimmt und dann kommen irgendwie alle, können sich das auf der Reise dann angucken und dann können sie sich drüber unterhalten oder so. Irgendwas in der Art. Ja, klar. Siehst du denn auch irgendwie, dass das weiter angenommen wird? Ich meine, du machst das ja aktiv bei solchen Sachen. Wie wird das umgesetzt? Machen das jetzt auch mehr Konferenzen, dass sie das anbieten? Siehst du das? Oder noch nicht? Ich glaube, ein bisschen mehr wird solche Sachen benutzt. Bei WISB, das heißt Visualization in Biology, haben die letztes Jahr ein paar so Breakout-Unconference-Sessions gehabt. Dafür sind aber die Leute, die das organisieren, extrem offen für neue Sachen. Die sind so gefixt auf die Ausprobieren von neuen Sachen. Ich glaube, bei sehr großen bei sehr großen Konferenzen sehe ich das nicht so, dass es dann so angenommen wird. Ich finde das schon ein bisschen schade. Ich will nicht zu negativ sein, aber ich finde, es ist halt sehr traditionell, das, was man machen soll, um zu beweisen, dass man halt gute Wissenschaftler ist, dass man soll vor einem großen Raum von Leuten die Sachen erklären. Und die Idee, dass man auf solche informale Sachen sich eher orientiert, das ist dann eher, glaube ich, nicht so positiv gesehen. Ich weiß nicht. Aber man muss da schon ziemlich offen sein, um das sowas auszuprobieren. Etwas, das wir dann auch dabei sehr mögen, ist, dass die es gibt keinen Druck zum Erfolg, außer meiner eigenen Ehrgeiz, dass ich dann halt die Abend gestalten, so wie ich das will. Und dass es so läuft, wie ich will. Aber immer wieder kommt die Ergebnis, dass wenn es dann nicht so läuft, wie ich will, ist es dann immer sehr gut angekommen. Also es ist sehr locker. Und wir haben und ich habe gelernt, dass man und etwas, das ich sehr angenehm bei diesem Zusammenhang finde, dass wir das, wo wir die Veranstaltung treiben, dass es gibt keinen Push zum Erfolg. I'm allowed to fail, but when I think I fail, I don't fail because it anyway works. Und das ist dann eine ganz andere Sichtweise von, ich muss eine ganz tolle Vorlesung geben, glaube ich. Und dieses Umdenken, das man da braucht, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und auch die Leute, die dann die Entscheidung treffen, wie man solche Veranstaltungen gestalten soll, die sind eher Leute, die dann schon sehr erfolgreich sind. Und dann auch, die wissen, wie es dann für die gut läuft. Und so machen sie das. Und warum soll jemand anderes irgendwas anderes brauchen? Weil man kommt hoch in die Hierarchie, wenn man sich so verhält. Und warum braucht man was anderes? Könnte dann da sowas da spielen? Weiß ich nicht. Ja. Interessanterweise haben ja zwei der großen europäischen so metawissenschaftlichen Konferenzen auch angefangen in ihren Anfangsstadien mit dem Thema Unkonferenz zu experimentieren, nämlich dieses Euroscience Open Forum. Aha. Die hatten ganz am Anfang so Unconference-Track-artige Sachen dabei. Und Science Online, was mittlerweile abgesagt ist für dieses Jahr, hat auch so ein bisschen angefangen, sich am Anfang als Unkonferenz zu suggerieren. Und tatsächlich sind beide dann davon weggegangen. Aber dafür sehe ich des Öfteren mal, gerade so bei kleineren Konferenzen, bei kleineren so Tageskonferenzen mit wissenschaftlichem Fokus, sehe ich doch öfter mal so Teilaspekte von Unkonferenzen. Barcamps beispielsweise. Ne? Also das CERN macht zum Beispiel sehr, sehr viel in ihren Veranstaltungen mit so offenen Formaten, was ich ganz spannend finde. Schön. Das muss man allgemein sagen, es gibt ja diese wirklich rein auf solche, sagen wir so, Unconferences gibt es ja mittlerweile relativ viele und auch die Hackathons würde ich ja auch in diese Richtung packen. Also das ist eigentlich auch ein Format, was sich sehr gut entwickelt, aber sozusagen auf diesen Großveranstaltungen dann noch parallel so eine Session anzubieten, das ist noch nicht so etabliert, würde ich sagen. Dieses Bird of a Feather gibt es ab und zu noch, aber auch noch nicht so stark vertreten. Also sollte man jedem Organisateur von so einer Konferenz vielleicht mal nahelegen, ladet den Aiden ein und der erklärt euch dann, wie man das machen kann. Aiden, gibst du denn noch Unterricht an der Uni oder ähnliches? Das ist dann eher, dass wir oft an Unis, aber das ist dann eher für Leute, die dann schon forschen, also Doktoranden und dann aber Postdocs und dann auch manchmal schon PIs und Profs auch. Nach ich zurück nach Embo gekommen bin, war das etwas, das ich sehr genossen habe. Und dann halt, ich habe Leute kennengelernt, die dann sich dafür interessiert haben, dass ich dann da unterrichte, das, was ich schon bei Ember unterrichtet habe. Und das hat sich dann irgendwie so verbreitet. Wenn du jetzt an eine Uni gehen würdest und einen Lehrauftrag hättest, also regelmäßig entweder vor Studenten oder also Undergraduates oder vor Doktoranden, wieder richtig lehren würdest, glaubst du, dass sich deine Lehre durch diese Art Seminars verändert hätte? Also würdest du versuchen, in der Lehre auch ähnliche Sachen umzusetzen? Ich versuche schon seit vielen Jahren, wenn ich dann unterrichte, dass so wenig, dass ich da vorstehe und Sachen erkläre wie möglich. Mache dann oft Mini-Projekt-Sachen, wo die dann sich zusammen in kleine Gruppen was machen sollen. Oder mache dann Quizzes, diese klassische, ich stelle eine Frage, die sollen dann sich allein überlegen, wie man die antwortet und dann in kleine Gruppen diskutieren, wie sie dann das antworten sollen. Und dann merkt man, ob man dann beim Diskutieren dann die Meinung ändert und dann können wir dann auch in großen Gruppen zusammen diskutieren, was die Antworten sind. Hm. Solche Active Learning Sachen, das ist schon da. Das versuche ich immer wieder weiter andere Leute zu überzeugen, dass man dabei die Leute viel mehr beibringt, als wenn man 2 Stunden Sachen erklärt. Mhm. Ja. Mhm. Und das kommt dann schon für mich zusammen. Dieses Interesse an Active Learning und die Frage, wie kann man diese Stunden, die wir zusammenbringen, wenn man beim Kurs oder Lehren sind, so wertvoll wie möglich für die Leute, die da sind. Mhm. Ich fand immer sehr insightful diese Observation, dass die meiste Lehre passiert nicht im Klassenzimmer. Und das ändert total die Sichtweise auf das, was man dann im Klassenzimmer macht. Es ist dann nicht mehr, ich soll so viel wie möglich erzählen. Das heißt dann, ich soll die Sachen, als sie im Klassenzimmer reingekommen sind, die helfen zu ordnen, dass wenn sie dann weggehen aus die Klassenzimmer, die dann die Infos, dass sie vorher gehabt haben, am besten benutzen kann, dass die dann doch weiter besser lernen können. Also, was ist da deine Methodik? Ich meine, oder muss man die Materialien irgendwie bereitstellen, dass das sozusagen danach besser aufgenommen werden kann oder besser umgesetzt werden kann? Oder hast du da Tipps oder kann man das nicht verallgemeinern? Meine Güte. Ich finde es am Anfang und wahrscheinlich immer noch einfacher, einfach mal Leute Sachen zu erklären. Mhm. Aber Meine Lieblingsmethode ist diese Quizzes, weil ich finde es toll, dass man dann die Leute dann zwingt, in Gruppe von 2 und 3 zusammen zu diskutieren, was die Antworten sind zu den Fragen, die man dann gestellt hat. Also das hat man dann eben diese schöne Mischung von Selbstdenken. Also das ist dann ein Konzept von Lernen, dass je zu öfter man eine Sache auf unterschiedliche Weise überlegt, je zu besser man das lernt, also wenn man dann einfach mal allein, ohne diskutieren, über irgendwas sich überlegt, dann in kleine Gruppe diskutiert und dann in große Gruppe, das ist dann 3 unterschiedliche Arten, über diese Themen sich zu to think about this topic. Mhm. Und das hilft dann auch beim Lernen. Aber die gute Frage zu finden, das ist dann schwierig. Das zwingt man, dass man wirklich überlegt, was sind die Sachen, dass ich hoffe, dass die dann auch besser machen können. Und die Frage, die man hofft, dass wenn die aus den Klassenzimmer gehen, dass die dann doch antworten könnten, dass die dann vorher nicht antworten können. Ich finde es immer sehr spannend zu überlegen, wie man das macht, kostet aber schon Zeit. Ist sicher schwierig, ja. Also ich denke, man muss da auch wirklich viel Fingerspitzengefühl entwickeln, um auf die Leute einzugehen, denen die nötigen Freiräume zu geben, aber dennoch vielleicht auch die noch genug den Weg vorzubereiten. Ne? Ich glaube, das zu erfahren, erstmal als Lehrer, also als Student und dann auch das Versuch, das es ist, also ich übertreibe ein bisschen, aber ich finde immer, dass die Beschreibung von so extreme teaching, das ist dann echt, man weiß nicht, was kommt. Ne? Also wenn ich dann einfach mal nur erzähle, dann weiß ich genau, was kommt. Meine nächste Folie. Aber wenn ich dann auf die Studenten das einlassen, dass die dann auch dann gestalten können, wie wir dann weitergehen, dann kommen auch mal schon Überraschungen. Die, wo man dann auch damit gut umgehen muss. Aber das ist dann auch spannend, finde ich. Also das macht das Ganze viel interessanter, weil dann lerne ich auch Sachen und es hat mir auch, ich glaube, die viele Lehre, die ich dann gemacht habe, hat mich dann auch sehr viel geholfen, sehr bequem einfach zu sagen, ich weiß das nicht. Ich habe soweit die Frage und die Sachen habe ich noch nicht gebraucht, um meinen Job zu machen. Interessante Frage, aber für mich ist das soweit unwichtig. Wir können zusammen, wenn Sie das wollen, nachher googeln. Aber dazu zu stehen, dass ich Sachen nicht weiß, und das ist dann auch in Ordnung, weil ich bin auch kompetenter Lehrer und das weiß ich, das finde ich irgendwie interessant. Die Mut zur Lücke. Das erinnert mich an. Aber das kommt wirklich durch Erfahrung. Also wenn man je zu öfter man das macht, je zu einfacher und bequemer man dabei ist, man dabei. Es erinnert mich ein bisschen an, wir hatten das gleich mal in einer Folge vor ein paar Malen schon mal erwähnt, Uri Alon, der bekannter Bioinformatiker vom Weizmann-Institut oder Systembiologe, der hat gesagt, eigentlich sollten Wissenschaftler mehr Improvisationstheater machen, weil man dann auch so in nicht planbare Situationen kommt. Und eigentlich ist das so ein Unseminar genau das Gleiche. Ne? Man besonders als Organisator wahrscheinlich, ne? Wie du selber sagst, man geht da vielleicht mit einer gewissen Erwartungshaltung dran, aber man muss sich eigentlich davon lösen, man muss es eigentlich geschehen und passieren lassen und irgendwie kommt auch was sehr Gutes dabei heraus. Ne? Auch wenn man das überhaupt nicht geplant hat in die Richtung, ja, es ist fast sehr daoistisch, wenn man es so, wenn man's philosophisch sehen möchte. Und ich liebe dabei, dass man die Leute, die da dann reinkommen, you are empowering them. You are giving them power that they don't normally have. Und die lieben das. Aber die müssen das auch erstmal finden. Also das war bei dieser Open Space Technologies letzten Montag. Als wir die Breakout-Sessions gemacht haben, haben die gefragt, aber sollen wir wahrscheinlich besser eine kleine Menge von großer Gruppe haben, weil wir nicht so viele Leute sind? Also eigentlich, wie wäre es, wenn wir einfach mal die Prinzipien folgen und versuchen, dass wir die, also ich will euch nicht sagen, wie sie das machen sollen, wenn wir die Prinzipien folgen, dass wenn man dann niemand da hat, dann überlegt man sich, ob man dann einfach mal allein sich überlegt oder dann geht zu einer anderen Gruppe und so, können wir da einfach mit nicht gucken, wie sie sich entwickelt und ohne Regeln von oben sehen, wie wir die interessanteste wie mögliche Diskussionen, wo wir, die da sind, haben können. Es stimuliert, glaube ich, so ein bisschen auch diese Selbstverantwortung, glaube ich. Denn wenn man jetzt auf so eine normale Konferenz geht, ist man wahrscheinlich doch einfach, man hat da seine normalen Tracks und kann da sozusagen einfach reinsetzen und sich beschallen lassen. Währenddessen so Unseminars und Unconferences, da muss man die Sachen wieder selber in die Hand nehmen. Das ist vielleicht auch sehr wichtig, gerade für PhD-Studenten oder eigentlich schon vorher, eigentlich für jeden. Das sollte man gar nicht so einschränken. Ja, it succeeds, weil die Leute da hinkommen wollen, dass es dann ein Erfolg ist. Und ich habe auch einmal eins gemacht, wo das war bei einer Konferenz, das ist dann halt nur ein Breakout-Session und es gibt dann halt Leute, die dann im Zimmer geblieben sind, die eigentlich nicht so da sein wollten. Und die haben dann diese Regeln von den zwei Füßen nicht benutzt. Die sind nicht weggegangen, wenn die das nicht interessant gefunden haben. Und dann war. Du solltest das noch kurz erklären, die Regel der zwei Füße, was das heißt. Ja, das ist dann. Das habe ich nur durch diese Open Space Technologies kennengelernt. Und das ist dann, wenn man in einer Diskussion ist oder in einer Veranstaltung ist, wo man nichts lernt und nichts beiträgt, soll man woanders hingehen. Und wenn Leute das nicht machen und dann dahin setzen und finden das alles blöd, weil sie dann nicht dafür offen sind, das verbreitet ohne eine, also das ganze Gegenteil von positiver Stimmung. Und dann, you know, im Nachhinein, ich hätte die einfach mal auf sehr viel früher gesagt hätten sollen, ihr seid ganz klar, sie interessieren sich nicht für das, was wir hier machen. Bitte gehen. Also warum seid ihr hier? Aber dann das irgendwie höflich zu sagen. Ne? Aber die sind dann irgendwie auch nicht so höflich, wenn sie da bleiben und dann schlechte Laune ausbreiten. Ne? Das ist schwierig. Also mir wird eigentlich immer klarer, dass eigentlich durch so ein Anseminar die wichtigsten Sachen eigentlich trainiert werden. So, also Selbstbestimmung, aber auch so, okay, auf sich selber hören, so, was ist meine intrinsische Motivation momentan? Will ich das hier gerade? Und wenn nicht, gehe ich halt weg. Dann habe ich echt was Besseres zu tun. Genau, und das ist dann auch in Ordnung. Wenn ich denke an die vielen normalen Seminare, wo ich einfach mal auch nach 5 Minuten gehen, besser gegangen wäre. Und dann, ich weiß nicht, jeden Tag, die ich das gemacht haben, 30 Minuten zusätzliches Schlaf gehabt haben. Das wäre, glaube ich, für die ganze Welt eine bessere Sache, als dass ich dann in die Zimmer geblieben wäre. Ja, genau. Ja, du hast es ja sogar, wie soll man sagen, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Häufig oder ab und zu habt ihr es auch so angesetzt, okay, wir machen jetzt ein Unseminar oder eine Unconference und wollen mit einem Paper rausgehen. Ne? Und da schlage ich jetzt den Bogen. Du hast ja sozusagen ein Paper über Unseminar und Unconference geschrieben und kleiner Disclaimer, ich war auch mit dabei. Das hat ja eigentlich angefangen, auch bei diesem ISMB-Seminar, und dann hast du auch Leute vom Hub mit eingebunden. Vielleicht wollen wir auf das Paper eingehen und mal ein bisschen diskutieren, was da so die Punkte waren. Ja, Gott, ich habe jetzt eine ganz leere Kopf darüber. Interessanterweise ist eine von den Organisatoren von die Science Online-Reihe von Konferenzen auch dabei als Autor. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, Konrad. Ja, genau. Ja. Das war dann halt die Versuch, 10 Regeln zu schreiben, die dann, es ist komisch, Regeln für ein Seminar zu schreiben, aber ja, halt Hinweise zu geben, wie man das, durch unsere Erfahrung, was funktioniert am besten. Hast du das Artikel zufällig dabei? Oder? Ich hab ihn sogar offen hier. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist es fast peinlich, aufgrund folgenden, es wird ein Plus Biology Paper, ne? Und Computational Biology, ganz genau. Und wir haben es verpasst, vor auf Archive oder sowas zu packen. Das sollten wir nochmal machen. Aber er ist schon bald eigentlich draußen, wahrscheinlich in naher Zukunft. Von daher lohnt es sich schon fast nicht mehr. Aber letztendlich haben wir diese 10 Formate oder 10 Regeln rausgeschnitzt, und wir haben uns da eigentlich auch es wurde ja als Unseminar gestartet, aber danach haben wir es dann auch organisiert. Man hat sich eigentlich so zusammengesetzt. Also ich habe zum Beispiel mit einer Doktorandin, die ich das betreue, haben wir uns was angeschaut, und verschiedenste Punkte einfach, oder um verschiedene Punkte haben sich verschiedene Leute organisiert und haben sich dann remote sozusagen verständigt und diese Sachen formuliert, und dann wurde das wieder zusammengetragen. Ich glaube, das war für dich nicht einfach, ne? Das war auch sehr, sehr, sehr stressvoll, oder? So viele Leute zu handeln. Ja, so viele Leute zu handeln, dann auch immer noch auf diese offene Art zu arbeiten. Etwas, das ich dabei, also ich musste das jetzt im letzten paar Tage wieder durchlesen, um die Proof zu Verlag zu schicken. Und etwas, das ich mir da sehr stark bemerkt habe, ist, dass vieles, das da geschrieben ist, ich hätte das nicht so geschrieben. Vielleicht stimme ich auch nicht überall zu. Aber wenn man versucht, eine Meinungsartikel, und das ist dann schon so eine Meinungssammlung, zu schreiben und versucht, das auf so diese Konsensusbasis zu schreiben, die Frage, und das habe ich dann auch versucht immer zu sagen, also weil man kann das immer wieder und immer wieder umschreiben und umschreiben und umschreiben, mhm, und dann wird es nie fertig. Mhm. Wichtige Frage ist, ist das jetzt so schlecht, dass sie ihren Namen nicht auf diese Artikel lassen können? Wir sind auf eine Ergebnis gekommen, wo ich dann schon meinen Namen drauf lassen kann und dann schon die meiste zustimme. Aber es gibt dann auch Sachen, die ich vielleicht ein bisschen anders sehe. Aber ja, das ist dann eine Sammlung, eine offene Sammlung von die Meinungen von vielen unterschiedlichen Leuten. Und das ist dann, muss dann irgendwie, glaube ich, so sein. Wir können es ja nochmal auf eine. Sorry, mach mal. Das gibt es ja auch im Journalismus, was ja so ein bisschen eher mein Hintergrund ist. Da gibt es auch so 10 Rules for Opinion Writing. Und die erste Regel ist tatsächlich, an opinion is only an opinion if it's out. And it's always a valid ground for discussion. Ja. Und ja, das trifft, glaube ich, auf sowas dann eher zu, ne? Ja. Die Sachen, die mir am wichtigsten sind, sind in dieser Artikel und die anderen Sachen, das ist dann, das ist, ja. Aber ich glaube, die Versuche auf diese so Consensus-Building-Basis sowas zu schreiben, hat viele Parallelen zum dieser Unconference on Seminar-Format. Die versucht, jeder eine Stimme zu geben, das dahingehen so zu lassen, wie die Leute, die dann teilnehmen wollen und die auch zu vertrauen und so, ja. Genau. Ja, ich denke auch, du hast da eigentlich die Regeln, die wir aufgestellt haben, genau für dieses Format auch mit angesetzt eigentlich. Also nicht alle Punkte, aber viele wichtige sind da auch mit eingeflossen, auch bei dem Schreiben selber. Und ich denke, das macht auch, wie auch im Vergleich zu einer normalen Konferenz, die Sache vielleicht etwas stressvoller oder anstrengender, aber es macht es auch interessanter. Ich denke, wir haben da viele Sachen drin, die man alleine nicht reingepackt hätte. Ich hoffe. Ich hoffe. Ja. Das wollte ich übrigens vorhin noch fragen. Und ich habe sie wieder vergessen. Jetzt fehlt mir tatsächlich das deutsche Wort. Die machen das nur, um mich besser zu fühlen, dass ich das ständig gemacht habe. Verdammt, ich habe es tatsächlich verdrängt. Dann sag's halt auf Englisch. Ihr schreibt ja, oder ihr berichtet, das war das Wort, ihr berichtet ja über die zurückliegenden Veranstaltungen im Wiki. Ja. Das scheint ja schon ein ganz passendes Format, sage ich jetzt mal, zu sein, aber glaubst du, man könnte sozusagen in der Dokumentation von solchen Unseminars noch was Besseres finden als Wikis? Ja, wir haben immer noch arbeiten wir dran, das alles ein bisschen, ich weiß nicht, schöner zu gestalten. Aber als Medium für kollaboratives Schreibens finden wir das wirklich sehr, sehr passend. Also, dass es dann auch mit den Konflikten ganz einfach umzugehen ist. Ich finde das Wiki schon eine ziemlich gute Technology dafür. Ja. Wenn wir dann solche CMSs wie WordPress benutzen würden, dann wären dann das. Wenn man dann zusammen einfach mal gleichzeitig editet oder sowas, das wäre dann viel problematischer, glaube ich. Ja. Ich finde es schon gut. Es ist Hauptsache ist es sehr einfach zu benutzen. Ja. Und wir wollen dann halt die Barriere so niedrig so wie möglich zu lassen, dass es dann doch so einfach wie möglich ist, für Leute beizutragen. Ja, wir haben im Artikel haben wir auch noch Etherpad genannt als solches, das ja auch noch relativ weit Verbreitung findet. Etherpad und derartige Sachen, das ist als ein Tool mit, ne? Ja. Ja, help dann me. Haben wir, was mich noch interessiert, ich meine, ihr habt auch schon verschiedene Formate bei euch auch schon genutzt, wenn ich das richtig sehe. Also das Open Space Technology ist, würde ich mal sagen, ein Format. Dann habt ihr eure, sagen wir mal so, vielleicht das klassische UN-Seminar. Gibt es noch was anderes? Habt ihr irgendwas anderes gemacht? Oder ist, siehst du dieses UN-Seminar relativ weit gefasst und ihr probiert es mal mit längerem Icebreaker, mal mit kürzerem Icebreaker, mal längere Diskussion, mal kürzere Diskussion? Habt ihr da irgendwas, hat sich da irgendwas rauskristallisiert, was für euch besser funktioniert? Oder habt ihr das vielleicht sogar schon gesammelt, dass man einfach mal so, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen auch sowas machen, was man mal so antesten könnte? Ja, wir haben öfter, glaube ich, das World Café Format benutzt. Ah, World Café, das kann das ich ist schon, ja. Das hat seine Vorteile. Mhm. Ich bin persönlich, ich liebe Lean Coffee. Ich weiß nicht, ob du das probiert hast. Nee, aber das kenne ich noch gar nicht. Das ist dann ganz toll für irgendwie Brainstorming, fast nutzlos für Entscheidungen treffen. Aber man weiß das, glaube ich, nur, wenn man das ausprobiert hat. Aber ganz toller Weg, auf kleinere Runde die Verantwortung auf wie die Gestaltung des Agendas und die ich finde es eher untraditionell als Format und ich suche immer wieder immer weiter auf und neue Wege die Meetings zu veranstalten unterschiedliche Weise, dass man dann halt die Sachen, that you can make things happen, die dann vermeiden die typischen Probleme von normaler Treffungen. Das interessiert mich wirklich sehr, weil dann denke ich dann immer an die sehr viele Meetings, wo man dann da rein war, wo dann man denkt, warum waren wir da? Wir hätten das irgendwie ganz anders machen können und dann, ja, also das ist dann, das treibt mich schon. Und ja, schick mir Ideen, bitte. Und hast du selber gute Ressourcen? Also, oder wie kommst du an Ideen ran? Also bist du jetzt einfach über gestolpert über verschiedenste Sachen? Gibt es ein gutes Buch? Gibt es eine gute Webseite? Oder habt ihr das schon zusammengetragen bei euch im Wiki? Das ist dann eher, ich setze mich dann hin und suche. Und gute Sites? Auch noch nicht. Ich hab ein paar, aber die Namen fehlen mir gerade. Okay. Ihr könnt ja mal ein UN-Seminar zu machen und solche Sachen zusammensammeln, so mehr so ein Hackathon. Zum Beispiel. Du hast das ja sogar schon mal vorgeschlagen. Eine von den Doktoranden, die ich ja betreue, waren ja mal bei dem dabei, als ihr euer Cape Town habt. Und also ich glaube, wir werden auch mal so ein, wie hast du es vorgeschlagen, ein WUP starten, also ein Würzburg UN-Seminar für Bioinformatics. Mal gucken. Ja, das klingt sehr cool. Also ich denke, du hast mich auch heute wieder hier wirklich schön inspiriert, das anzugehen. Und da wäre es wirklich super, wenn man irgendwie mal so an verschiedenste Formate an der Hand hätte, die man irgendwie angehen könnte und auch dieses Pro und Con, also sozusagen, warum sollte ich es machen, warum sollte ich es nicht machen? Vielleicht kann ich da mal dich als Spezialisten mal irgendwie motivieren, das Wissen irgendwo zusammenzutragen. Ja, da, ich glaube, wenn man sowas macht, dann würde ich das unbedingt vorschlagen, dass man das beim so einem Format macht, dass man dann nicht nur meine Erfahrung zusammenbringt, aber dann doch auch gleichzeitig eine Veranstaltung hat, wo man dann die Leute, die ähnliche Interessen zusammenbringt, aber dann auch ihre eigene Erfahrung mitbringt und dann man auch bestimmt viel mehr lernt, als wenn man nur einer da wäre, wäre mein Vorschlag. Okay. Genau. Also Spezialisten einladen. Ich fand es sehr interessant zu sehen, dass die Hilma Lapp neulich interviewt haben, weil die Hoffnung ist, dass ich zu einer Treffung in North Carolina im März gehe, wo die dann versuchen, einen Artikel zu schreiben über die Erfolg von ein paar Hackathons, die die dann zusammen gemacht haben. Und hoffentlich würde ich da Hilma Lapp kennenlernen und dann können wir zusammen vielleicht die Welt. Ja, also ich fand es eine angenehme Zufall, dass jemand, die ich dann schon länger kenne, aber dann auch hoffentlich bald treffe und dann auch zu Thema Hackathon und Seminar. Die Welt ist klein und ich glaube, ich war der verbündete Link hier. Na gut, okay. Ja, ich bin Bioinformatiker. Aber das ist, ich werde vielleicht auch auf dein Angebot zurückkommen und dich dann zu dem WUP dazu holen, dass wir da jemanden dabei haben, dich und vielleicht Matthew oder so, dass man ein paar dabei hat, die das schon irgendwie fahren können. Also ich will es nicht versprechen, aber nach Norwich in England. TGAP genau. im März und da gibt's, dann würden wir auch ein Seminar führen wahrscheinlich. Und ja, also ich bin halt immer noch immer wieder extrem begeistert von die positive Auswirkung, dass es hat auf die Leute, die dahin kommen. Diese Empowering, diese Möglichkeit, die Macht in die Hände von Leuten, die dann oft nicht dazu gewohnt sind, ein bisschen Macht zu haben und dann was zu erleben, was Gutes, was für gute Sachen man draus machen kann, finde ich total inspirierend. Und da gehe ich sehr gern hin und zeige andere Leute, dass sie dann auch das machen können. Gut, ne? Hast du denn einen Überblick, ob sich aus den Seminaren, die ihr jetzt gemacht habt bei euch, ob sich daraus konkrete Projekte beispielsweise auch ergeben haben, weil sich eine interessante Schnittmenge an Menschen getroffen hat? Also ist daraus irgendwas entstanden, was du auf dem Radar hast? Ist interessant. Also die bei Community-Building-Sachen ist es dann immer schwierig, es ist bekannt schwierig, so zu vermessen, das Erfolg. Ja. Weil viele von den positiven Sachen, die daraus kommen, die knüpfen die Leute nicht, also die sind dann nicht reported. Weil das ist dann, weil Leute sich kennengelernt haben und sich mögen, dann irgendwas Neues passiert. Aber ein kleines Beispiel, wir haben eins letztes Jahr über Career Development für Bioinformatik gemacht und dann habe ich eine Aktivität geführt über wie man beim Konferenzen sich networken kann. Also wir haben dann geübt, die kleinen Networking-Conversations, dass man da machen kann. Und dann am Ende habe ich gefragt, habt ihr da Spaß gehabt? Ja, war das nützvoll? Ja, war irgendwas Bestimmtes, das rausgekommen ist? Und dann hat eine Student gesagt, ja, ich habe beim kleinen Runde jemand getroffen, die mir dann auch eine Internstelle angeboten hat. Also das ist schon schön. Also da wir haben auch diese mehrere Artikel, die dann auch daraus gestanden sind. Wir versuchen gerade eine kleine Coding-Project auszuwählen, dass wir dann zusammen Erfahrungen von Entwicklung mit mehreren Entwicklern Erfahrung bekommen können, versuchen mit Git zusammenzuarbeiten, auch dann dran zu denken, wie man das dokumentiert und so, dass dann auch Leute, die nicht coden, auch was dabei bringen können. Und da sehe ich auch, wenn man da eine nutzvolle Produkt rausgebracht hat, wäre das dann auch eine schöne, angenehme Ergebnis, das aus das, was wir gemacht haben, zu sehen wäre. Aber ich soll eine Liste davon haben. Gut, ich denke, jetzt haben wir doch das schon ziemlich gut erschlagen. Hast du noch noch was, worüber du gerne reden möchtest in der Richtung? Hast du noch Ideen oder Aufrufe oder etwas in der Art? Meine Güte, ich bin leider sehr müde und nein. Ich glaube, das war's mit mir. Ich hab keine Kinder, aber zwei Katzen. Und, wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, es ist der Biorhythmus, ne? Die hält man sich auch, das hilft auch nicht immer beim Schlafen, aber ich will nie beklagen von Müdigkeit, wenn ich jemanden dabei habe, die dann auch seine eigene Kinder hat. Also ich bin, glaube ich, kaputt. Nee, ich bin kaputt. Gut, also wir können es ja grob zusammenfassen, wenn jemand irgendwie einen Spezialisten für Unseminars und solche Sachen braucht, dann kann er sich gerne bei dir melden und auch wenn er Tipps hat, kann er, also nochmal zu anderen Formaten, kann er sich auch gerne bei dir melden und ich denke, es ist ein super spannendes Format und ich denke, jeder, der irgendwie eine Konferenz organisiert, sollte auf jeden Fall irgendwie so einen kleinen Track einbauen und wenn er richtig mutig ist, einen großen Track oder alles nur machen, denn es ist ein Format, was super wichtige Fähigkeiten vermittelt, eben diese intrinsische Motivation auf diese hören und Eigenverantwortung. Und wenn ich das einfach mal auf die Themen von eurer Podcast legen könnte, von Open Science, ich bin sicher, dass je zu offener man ist, je zu erfolgreicher werden die Veranstaltungen. Und das sehe ich dann schon als eine Art von Open Science, was man da macht. Und dann auch einfach mal beim die Beteiligung von so einer Veranstaltungen, wo man dann die Möglichkeit hat zu spüren, diese Offenheit, ist das dann auch ein Anlass, die Leute zu motivieren, dass die dann auch also sehen können, solche Offenheit bringt halt ganz wichtige Sachen von, ja, das, I can't think of it in German, but just by you know, openly sharing the ideas, by openly communicating, suddenly you can build things that you couldn't build before. Und wie schön ist das denn? Toll. Absolut. Ja. Es setzt halt auch wunderbar die Schwelle des Zugangs herunter. Also gerade bei wissenschaftlichen Konferenzen ist, glaube ich, eine sehr hohe Schwelle da, so eine psychologische Schwelle für Nachwuchswissenschaftler, die sich vielleicht auf etablierten Konferenzen, wo die gestandenen Professoren reihenweise rumspringen, die sind da vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, so an Conferences und an Seminars ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, einfach die Schwelle so niedrig zu halten, dass jeder A mitmachen kann und B sich jeder beteiligen kann, weil das ist halt immer das Schwierige auf so etablierten Veranstaltungen. Ja, finde ich auch. Wäre noch cool, wenn man da die Brücke zu Citizen Science schlagen könnte. Aber ich glaube, das ist dann noch sehr, sehr, sehr, sehr schwierig, das dann hinzukriegen. Aber vielleicht nicht unmöglich, müsste man vielleicht auch mal denken. Also wer Ideen hat, wer Lust hat, sowas zu machen, immer ran. Und ich denke, Aiden ist da eine hervorragende Anlaufstelle, wenn da Fragen und Ideen zusammenkommen. Und ja, dann würde ich sagen, nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Aiden. Das war wirklich super, dass du dir die Zeit genommen hast und auch deinen Schlaf geopfert hast und entgegen deinem Biorhythmus dich auch zu späterer Stunde ans Mikrofon gesetzt hast. Vielen Dank für die Einladung. Das ist halt ein Thema, das mir sehr nahe liegt und ich freue mich immer, wenn ich dann vielleicht doch mal eine andere Person dazu begeistern kann, das auszuprobieren. Dann freue ich mich und ja, danke für ganz, dass Sie beide ganz tolle, Gastgeber waren. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich kann es nur empfehlen zu anderen Leuten, ich weiß nicht, was ist das, der 1 Stunde und 18. Minute von diesem Podcast noch da sind. Die sind toll. Mach's weiter. Ich bin dafür. Danke, danke. Super. Ja. Gut, Matthias, hast du noch ein paar Worte zu verlieren? Gar nicht so wirklich. Ich ziehe mich heute zurück und klopfe dem Konrad virtuell auf die Schulter, der hier souverän von Anfang an die Sendung moderiert hat. Wie man sieht, ich kann mich bei solchen Sachen ganz schwer raushalten. Also wenn ich ein eigenes Unseminar mache, das wird für mich wirklich schwierig, weil ich irgendwie vom Charakter da gestrickt bin, immer reinzuspringen. Ich bin, glaube ich, lernfähig. Ich werde es dann versuchen. Gut, nein, in dem Sinne. Von meiner Seite war es das und auch von hier vielen herzlichen Dank. Genau. Okay. Vielen Dank. Dann gerne, macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.